3 Minuten. Drei Minuten. Ausstellung. Die Ausstellung Olafur Eliasson, Your Cosmic Campfire, von Ende Juni bis Ende September im Lentus Museum in Linz. Aussehensmäßig entspricht er ja eher dem Businessman als dem Künstlertyp. Grauer Anzug, tadelloser Haarschnitt, Hornbrillen, Vollbart. Stella Rollig, die Chefin des Linzer Lentus Museums, sieht Olafur Eliasson so. Er ist bildender Künstler, aber er ist auch Unternehmer, er ist Forscher, er ist Lehrender, er ist Designer, er ist Aktivist. Und tatsächlich befassen sich die ersten zwei Drittel seiner Rede bei der Ausstellungseröffnung mit Geld, Wirtschaft und Nachhaltigkeit. Es geht um Little Sun. Eloquent erklärt er sein Projekt. Sie mein Leben, dass ich vielleicht zuerst über Little Sun reden sollte. Da sehen Sie ja, wie ich sage, der Lampe, das in dem Sinne ist eine sehr kleine Leuchte. Und der Raum, wo drin dieser Leuchte Licht schaffen soll, ist der Teil der Welt, insbesondere der Teil der Welt, wo kein Strom oder Zugang zu Energie vorhanden ist. Eine kleine gelbe Scheibe aus Kunststoff in Form einer Sonnenblume, vorne eine Leuchtdiode, hinten ein Solarfeld. Eliasson steckt viel Zeit und Energie in dieses Projekt. Das ist jetzt etwas 14 Monate her und seitdem haben wir um die 125.000 Lampen verkauft. Und das funktioniert ganz einfach so, dass wir die Lampe so wie hier in Linz verkaufen, da wo wir sonst auch im Internet und so weiter das verkaufen können. Und der Gewinn von diesen geht daran, dass der Lampe Afrika für den Markt hingebracht wird, sodass sich das dort konkurrenzfähig verkaufen lässt. Und der Konkurrenz ist ja eben, wie ich sagte, der Kerosin. Dein kosmisches Lagerfeuer. Your Cosmic Campfire. Alle Seitenwände des großen Saals im Lentos werden mit unterschiedlichen, sich bewegenden Farbflächen bestrahlt. Wir Zuschauer stehen im Dunkeln. Lagerfeuer. Fand ich in dem Sinn aufregend, weil hier trifft sich ja dann hoffentlich Leute nicht nur mit sich selber, auch mit anderen Leuten. Obwohl man nicht jetzt unbedingt sich im Kreis hinsetzt, ist es schon auch so, dass wir ja gemeinsam uns das Museum teilen. Der Apparat, nennen wir ihn Farbflächenwerfer, steht zentral im Raum. Ein 2 Meter hoher Ständer, auf dem sich ein Zylinder mit einem Scheinwerfer befindet. An dem Zylinder drehen sich 3 Halterungen mit Farbfolien. Cyan, Magenta und Grün. Das unterschiedliche Farbenspiel entsteht in der Variation der sich überlagernden Folien. In den restlichen 3 kleinen Räumen wird das Projekt Little Sun dokumentiert. Die Ausstellung Olafur Eliasson, Your Cosmic Campfire, von Ende Juni bis Ende September im Lentus Museum in Linz. Nähere Informationen auf www.lentus.at. Eine Produktion von 3 Minuten Radio, am Mikrofon Winfried Socher. Daher dachte ich, boah, endlich kann ich einmal die Arbeit zeigen, was wirklich so einen tollen Raum braucht.